Ich bemerkte bei vielen Gebeten, die ich sprach, dass sie so falsch waren. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Friends. Hallo Freunde. Oh my goodness. Meine Güte. Do you know, I have to make a confession. Ich muss etwas beichten. I used to be very religious. Ich war einmal sehr religiös. I used to be so religious. Ich war so religiös. That once I realized how religious he was, and thank God, by his grace, he changed me. Und sobald ich festgestellt hatte, wie religiös ich war, hat Gott mich in seiner Gnade verändert. I wanted to write a book that was an autobiography. Ich wollte ein Buch schreiben, eine Autobiografie. I wanted to call it the life of a modern day Pharisee. Ich wollte es nennen, das Leben eines modernen Pharisäers. That was me. Das war ich. I prayed so many prayers that I realized they were so wrong. Ich bemerkte bei vielen Gebeten, die ich sprach, dass sie so falsch waren. I remember one day. Ich erinnere mich an einen Tag, when I prayed, Lord, change my heart, change my heart. Als ich betete, Herr, verändere mein Herz, verändere mein Herz. Haven't we all prayed that kind of prayer? Haben wir nicht alle schon diese Art von Gebeten gesprochen? You know, in my walk with Jesus and studying the Bible, I learned a simple thing. In meinem Wandel mit Jesus und meinem Studium der Bibel habe ich etwas Einfaches gelernt. The reason why our lives are not the way they're supposed to be according to the finished work of the cross. Der Grund, warum unser Leben nicht so ist, wie es entsprechend dem vollbrachten Werk am Kreuz sein sollte, in Konkordanza com a obra consumada da cruz. Many times the reason is this simple. Sehr oft hat es einen ganz einfachen Grund. We ask God to do what we are supposed to do. Wir bitten Gott, das zu tun, was wir tun sollten. And we are doing what he's supposed to do. Und wir machen das, was er machen sollte. So now we always stressed. Dann sind wir immer gestresst. Things don't happen the way they're supposed to happen because he's not doing them. It's our job. Dinge geschehen nicht so, wie es sein sollte, weil er diese Dinge nicht macht, denn es wäre nämlich unsere Aufgabe. Lord, change my heart. Herr, verändere mein Herz. Like what I see in my heart. Das gefällt mir nicht, was ich in meinem Herzen sehe. Look. Schau. Through the finished work of the cross, God gave you a new heart. Durch das vollbrachte Werk am Kreuz hat Gott uns ein neues Herz gegeben. Now it's your responsibility to protect it carefully. Jetzt ist es unsere Verantwortung, es achtsam zu behüten. And it's your responsibility to make sure that it is right. Es liegt in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass es korrekt ist. Ah, Reinhard, but I don't like the theology. Ah, Reinhard, diese Theologie gefällt mir nicht. It's much easier to say, God, change my heart. Es ist viel einfacher zu sagen, Herr, verändere mein Herz. Sure, it's much easier. Natürlich ist es viel einfacher. And it's much easier also to shift the blame on God if your heart is not right. Es ist auch viel einfacher, Gott die Schuld zuzuschieben, wenn unser Herz nicht korrekt ist. Think about it. Denk darüber nach. If God has to change my heart, if I've got a messed up heart, it's not my fault. He didn't change me. Wenn Gott mein Herz verändern soll und ich ein chaotisches Herz habe, dann ist es nicht meine Schuld, denn er hat es nicht verändert. I asked him to change my heart, but he didn't. Ich habe ihn gebeten, mein Herz zu verändern, aber er hat es nicht getan. So I can live in sin. So kann ich in Sünde leben. I asked him to set me free from that sinful desire in my heart, and he didn't. Ich bat ihn, mich von diesem sündhaften Verlangen in meinem Herzen freizusetzen, aber er hat es nicht getan. No, no, no, my friend. Nein, nein, nein, nein, mein Freund. You are responsible for the condition of your own heart. Du bist für den Zustand deines Herzens selber verantwortlich. You have to guard it carefully what goes in. Du musst sorgfältig aufpassen, was hineinkommt. If you don't watch what goes in, then guess what will come out. Wenn du nicht aufpasst, was hineinkommt, dann rate mal, was herauskommen wird. What will come out when you allow to go in? Es wird das herauskommen, was du zugelassen hast, dass es hineinkommt. Look what Proverbs chapter 16 verse 1 says. Schau, was Sprüche 16 Vers 1 sagt. It says that the preparation of the heart belongs to man. Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen. One of the meanings in the original Hebrew is the arrangement of the heart. Eine der Bedeutungen im Original Hebräischen ist die Ausrichtung des Herzens. Do you know, we have 35, almost 36 years of marriage. Wisst ihr, wir sind jetzt fast 36 Jahre verheiratet. I'm honestly telling you, I could not even imagine a better marriage or being married to a better person. Ich sage euch, dass ich mir keine bessere Ehe vorstellen kann oder eine Ehe mit einer anderen, vielleicht besseren Person. But I tell you honestly, the beginning was rocky. Aber ganz ehrlich, am Anfang war es wirklich turbulent. Our marriage was so bad. Unsere Ehe war sehr schlimm. If we would not have made a radical decision that the word divorce will never be mentioned, hätten wir nicht eine Entscheidung getroffen, dass das Wort Scheidung nicht erwähnt wird, there is no way our marriage would have survived more than maybe 3 or 4 years. Dann hätte unsere Ehe maximal 3 oder 4 Jahre gehalten. It was really, really bad. Es war wirklich, wirklich schlimm. I was the worst husband that you could even think exist. Ich war der schlechteste Ehemann, den du dir vorstellen kannst. Not because I was a bad guy. I wanted to be a bad husband. Nicht, dass ich ein schlechter Mann war oder ein schlechter Ehemann sein wollte. I was messed up because of different things. Ich war aufgrund verschiedenster Dinge chaotisch und durcheinander. And my passion for Jesus and to serve him and preach the gospel was much greater than my passion for my wife. Meine Leidenschaft, Jesus zu dienen und das Evangelium zu predigen, war viel größer als die Leidenschaft für meine Frau. So I married a woman. Ich habe eine Frau geheiratet. I took her to a country that she didn't know. Ich nahm sie in ein Land mit, das sie nicht kannte. A language that she didn't speak. Mit einer Sprache, die sie nicht sprach, culture that she didn't know, eine Kultur, die sie nicht kannte, and ignored her. Und ignorierte sie. I kept living like a single man. Ich lebte einfach als lediger Mann weiter. When she got up in the morning, there was no husband in bed next to her. Als sie in der Frühe aufstand, war im Bett kein Mann neben ihr. I got up in the middle of the night, spent time to pray, then I went somewhere to preach the gospel somehow. Ich stand mitten in der Nacht auf, verbrachte Zeit im Gebet, ging dann irgendwo hin, um das Evangelium irgendwie zu predigen. And there were no cell phones. Es gab keine Handys. She couldn't send me a message saying, where are you? How are you? Sie konnte mir keine Nachrichten schicken. Wo bist du? Wie geht es dir? She didn't know where I was. She didn't know what I was doing. She knew nothing. Sie wusste nicht, wo ich war. Sie wusste nicht, was ich machte. Sie wusste nichts. Stuck in a little house. Without a car, zu Hause eingesperrt, ohne Auto, without money, kein Geld, and not speaking any language, keine Chance, die Sprache zu verstehen. I was a bad guy. Ich war schlimm. And the little moments that I was home, we were arguing and fighting. Die wenige Zeit, wo ich zu Hause war, diskutierten wir und stritten miteinander. But you know what? Aber wisst ihr was? I had to understand that my heart is my responsibility. Ich musste verstehen und erkennen, dass ich die Verantwortung für mein Herz hatte. Once I understood that nobody is responsible for my heart but me. Sobald ich verstanden hatte, dass niemand andere für den Zustand meines Herzens verantwortlich war außer mir, transformation began. Hatte die Veränderung begonnen. Now look at this. Schaut das an. Since I'm the only one responsible for my heart, da ich der einzige bin, der für mein Herz verantwortlich ist, that means Daniel is the only responsible. For his heart. Das bedeutet, dass Daniel der einzige Verantwortliche für sein Herz ist. And it means my wife Debbie is the only one responsible for her heart. Es bedeutet, dass meine Frau Debbie die einzige Verantwortliche für ihr Herz ist. We have become experts in trying to change the other people's heart and don't change your own. Wir wurden zu Experten im Versuch, die Herzen anderer zu verändern und nicht unser eigenes. You know, we think we see clearly what's going on in their hearts. Wir sind der Meinung, wir sehen ganz klar, was in anderen Herzen vor sich geht. We are spending so much time effort to change the other hearts, but never change your own. Wir wenden viel Zeit und Mühe auf, die Herzen anderer zu verändern, aber niemals unsere eigenen Herzen. You know, people always say to me, Menschen sagen immer zu mir, Rainer, teach me how to pray for God to change my husband or my wife. Reinhard, lehre mich, wie ich beten soll, dass Gott meinen Mann, meine Frau verändert. I will never teach you that. Ich werde so etwas nie lehren. Because in the beginning of our marriage, I prayed this. Am Anfang unserer Ehe habe ich Folgendes gebetet. Lord, change my wife. Herr, verändere meine Frau. And he said to me. Er sagte zu mir. How dare you talk to me like this about my girl whom I love so much. Wie kannst du nur wagen, so mit mir über mein Mädchen zu sprechen, das ich so sehr liebe? Never again talk to me like this. Sprich nie wieder so zu mir. And then he said, what arrogance. Dann sagt er zu mir, welche Arroganz. You should be desiring that you change, not that she changes. Du solltest dich danach sehen, dass du verändert wirst und nicht sie. Isn't it funny that we think we're not responsible for our own hearts, but we think we're responsible to change the other people's hearts? Ist es nicht lustig? Wir glauben, dass wir nicht für unsere Herzen zuständig sind, sondern dass wir verantwortlich sind, die Herzen anderer zu verändern. That's a bad idea. I'll fix it. Das ist schlecht. Ich werde es in Ordnung bringen. Stop it! Hör auf damit! You are responsible for your heart. Du bist verantwortlich für dein Herz. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Every reaction that you have towards any person or any circumstance. Jede Reaktion auf eine Person oder einen Umstand. Is a mirror that shows your own heart. Ist ein Spiegel, der dir dein eigenes Herz zeigt. It's nothing to do with the other people or circumstances. Das hat nichts mit anderen Menschen oder Umständen zu tun. So we walk around to life smashing mirrors. Wir gehen also herum und zerschlagen Spiegel. He irritates me. Er nervt mich. We think we've seen his heart. Wir glauben, wir haben sein Herz gesehen. Such an irritating guy. So ein nervender Kerl. In reality, we've looked at our own hearts because love will never be irritated and we don't love. In Realität haben wir unser Herz gesehen, weil die Liebe niemals gereizt oder genervt ist und wir nicht lieben. So we smash the mirror. Dann zerschlagen wir den Spiegel. Try to change his heart. Versuchen, sein Herz zu verändern. Ach, Leute. The only heart that I'm responsible for is the heart of Reinhard Hirtl. Das einzige Herz, wofür ich verantwortlich bin, ist das Herz von Reinhard Hirtl. It's the only heart. Das ist das einzige Herz. So once I've learned to take full responsibility for my own heart. Sobald ich erkannte, dass ich die volle Verantwortung für mein Herz übernehmen muss. This began to be my honestly, my constant prayer, wurde folgendes ganz ehrlich mein ständiges Gebet. Lord, show me, reveal to me the hidden corners of my heart. Herr, zeige mir und offenbare mir die versteckten Winkel meines Herzens. I want to see it. Ich will sie sehen. Because the moment I see it, I can repent. In dem Moment, wo ich sie sehe, kann ich Buße tun. I can humble myself before God. Ich kann mich vor Gott demütigen. I can say nobody is responsible for that mess in my heart, only me myself. Ich sage, dass niemand für den chaotischen Zustand verantwortlich ist, außer ich selber. And I can through meditation change what I don't like in my own heart. Und durch Meditation kann ich das, was mir in meinem Herzen nicht gefällt, verändern. Meditation changes my heart. Manipulation never changes the heart of the other. Meditation verändert mein Herz. Manipulation verändert nie das Herz von anderen. So don't you think you have any responsibility for anybody's heart except your own? Glaub nicht, dass du für irgendein anderes Herz verantwortlich bist, außer für deines. What would the church look like? Wie würde die Gemeinde aussehen? If every single Christian in the world, wenn jeder Christ dieser Welt, would take full responsibility for their heart, die volle Verantwortung für sein Herz übernehmen würde. It would be a beautiful church. Es wäre eine wunderbare Gemeinde. No judgment. Keine Verurteilungen. No pointing the finger. Kein Fingerzeigen. Because of love, covering a multitude of sins. Liebe, die eine Vielzahl von Sünden zudeckt. Never shifting any blame. Keine Schuldzuweisungen. And constantly experiencing heart transformation because we take responsibility. Ständige Veränderung des Herzens, weil wir Verantwortung für unser Herz übernommen haben. That's the true church of Jesus Christ. Das ist die wahre Gemeinde von Jesus Christus. So take responsibility, my friend. Übernehme Verantwortung, mein Freund. I know it hurts. Ich weiß, es tut weh. But it hurts good. Aber der Schmerz ist gut. Thank you for watching. Danke fürs Zusehen. If you enjoyed it, click the like button. Hat es dir gefallen? Klicke auf Like. Share it with your friends. Teile es mit deinen Freunden. Thank you for being part of our journey. Danke, dass du mit uns unterwegs bist.